sind ein Zeugnis vergangener Tage. Die Tür zur Verdammnis geöffnet. Die Vernunft als Ziel. Zerstöre das Biest in deinem Kopf. Wie Staub in deinen Händen. Der Zeit, nur Illusionen.